1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Montagnacht, 1 Uhr und 30 Sekunden. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einer neuen Talkwoche und wir fangen wie immer montags mit einer freien Themennacht an. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Jens und der Jens ist 35. Ja, moin Domian, moin moin. Moin moin. Ich rufe an und zwar geht das um das Thema von Mittwoch, gewalttätige Frauen. Ja. Es geht dabei mehr um psychische Gewalt und ich sag mal so, von meiner Mutter war das damals und ich denke mal sexueller Missbrauch. Und du denkst mal sexueller Missbrauch von Seiten deiner Mutter an dir? Ja, weil es geht darum, dass es, ich bin momentan auch in psychischer Behandlung. Ja, in therapeutischer Behandlung. Therapeutischer Behandlung, genau. Ja. Und ich habe da halt eine Erinnerung und da die Erinnerung geht so, dass ich mich da wirklich dann, dass sie da im Bett ist und ich muss mich nackt ausziehen und da dann reinlegen. Wie alt warst du, als du das machen musstest? Also ich schätze so, ja, das 8, 9 oder so. 8, 9. Du sagst, du bist gerade in therapeutisch-psychotherapeutischer Behandlung. Bist du deswegen in therapeutischer Behandlung oder ist die Erinnerung erst aufgekommen in dieser Therapie? Das ist schon ein bisschen früher aufgekommen und zwar, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht und eine Ausbildung war halt zum Erzieher. Ja. Und da hat man sich halt auch ein bisschen mit Psychologie auseinandergesetzt. Ja. Ne? Und hat sich nach und nach halt immer mehr so zusammengebaut. Ne? Ja. So, du bist 8, 9 Jahre alt, musst dich nackt ausziehen und zu deiner Mutter ins Bett gehen. Was ist dann da in dem Bett passiert? Das weiß ich ja, das, ab da ist es weg. Ach so, du kannst dich an die Details nicht erinnern. Ja, ja. Weißt du denn, kannst du dich erinnern, denn wie lange, also ging das über Jahre so? Ja. Das kannst du schon sagen. Mhm. Du kannst aber auch nicht sagen, wie lange du denn im Bett der Mutter bleiben musstest. Nee, das da nicht im Endeffekt, ne? Das ist halt nur, also was hast du in Erinnerung? Ja, nur diese Szene, dass du dich nackt ausziehen musstest und zu deiner Mutter ins Bett gegangen bist. Genau. War die Mutter dann auch nackt? Die war auch nackt. Die war auch nackt. Hm. War deine Mutter alleinerziehend? Nein, also mein Vater, der lebt auch noch, meine Mutter lebt ja auch noch. Mein Vater war halt auf der Arbeit in dem Moment, ne? Der war halt in der Firma. Ach so, das ist also nicht abends oder nachts passiert, sondern ganz normal am Tage. Ja, sie hat mich dann aus der Schule gelassen und dann halt, ja. Ja. Gehst du so weit, dass du überlegst, dass deine Mutter dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat? Das Geschlecht, ja. Ich weiß nicht, was da halt passiert ist. Das ist das Problem. Ich gehe da halt wirklich stark von aus, weil dieses Bild und das geht ja in die Richtung auf Frage, weil man dann wirklich so eine Gedächtnislücke hat, wenn sich das so eingräbt wirklich ins Gedächtnis in einem Moment. Ne? Mm. Danach ist wirklich alles wie tot. Und du bist mit deinem Therapeuten dabei, dieses weiter zu ergründen? Ja, momentan noch nicht, weil ich bin halt momentan auch in Behandlung wegen Psychose. Ja. Ne? Und da ist das ein ganz kritisches Moment, weil das kann man nicht so gut behandeln. In dem Moment muss erstmal einiges vorher anders erklärt werden. Verstehe. Du sagtest gerade auch, dass es auch körperlich-psychische Gewalt von Seiten deiner Mutter gab. Über diese sexuellen Übergriffe hinaus, was gab es noch, an das du dich erinnern kannst? Also psychische Gewalt. Ja, das war im Prinzip, dass sie mich immer so als so Puffer zwischen den Ehestreitigkeiten von meinem Vater und sich selber da genommen hat. Hat sie dich geschlagen? Das kam auch schon vor. Und das Lustige dabei war, nachher saßen wir beide da und waren am Bein. Mhm. Aber das Ganze ist irgendwie verschwommen für dich. Ja. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Also mein Papa mag ich sehr gerne, ne? Aber meine Mutter, das ist immer wieder, gerade weil das auch über Jahre ging, das ging später, ja, ich sag mal, sind beide halt auch Alkoholiker, sage ich jetzt mal so, weil der Alkohol dort schon eine ziemliche Rolle spielt. Mhm. Und bei ihr war das ein bisschen zu psychischen Ausbrüchen und so. Ne? Ich muss dazu sagen, ich habe relativ lange bei meinen Eltern gelebt, also wirklich dann bis zu meinem 26. Lebensjahr. Ne? Ja, aber wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Tot? Gänzlich. Ja, der, im Prinzip ist schon noch sowas da, aber das ist... Naja, aber habt ihr öfters Kontakt zum Beispiel miteinander? Also Kontakt haben wir zueinander, das ist es halt. Ach so, das schon. Das schon. Das schon, aber emotional ist da bei dir, ist es tot oder betoniert, ist es zu, da gibt es keine Verbindung. Ja. Mhm. Hast du denn deine Mutter jemals darauf angesprochen, auf diesen schwerwiegenden Verdacht oder die Vermutung, die du hast, was sie mit dir gemacht hat? Also das einzige Mal, da war, steckte ich wirklich mitten in einer Psychose drin. Ne? Das war es halt gewesen. Ne? Und da kam ich so langsam wieder zu Verstand, so ein bisschen. Und da hatte ich sie dann in so einem klaren, unklaren Moment, ich drücke es jetzt mal so ein bisschen aus, mhm. Dann schon darauf angesprochen. Aber damals habe ich auch so einen halboffenen Brief, aber auch eine Andeutungsweise geschrieben. Also das muss nochmal richtig auf den Tisch. Und ich denke mal, da ist auf jeden Fall mit Hilfe eines Therapeuten irgendwann mal ein klärendes Gespräch schon nötig. Ne? Du sagst, du hast sie darauf angesprochen. Sie muss doch erstarrt gewesen sein, als du das gesagt hast. Wie hat die reagiert? Der ist also auf dem Gesicht gefallen, ne? Sie hat, als sie es abgestritten? Also in dem Moment hatte das also wahrscheinlich so, ja, auf die Krankheit dann und auf meine Psychose da zurück. Achso, nach dem Motto, du spinnst dir da irgendwas zusammen. Ja, sowas zusammen. Mhm. Mhm. Aber auf jeden Fall, wenn du auch die noch keine Details weißt, bist du dir sicher, irgendwas Schlimmes ist da passiert? Ich denke mal, wenn man sich dann da wie tot fühlt und so, Du sagst, du willst irgendwann, glaubst du, dass es dann nochmal ein Gespräch gibt mit deiner Mutter in Anwesenheit oder zusammen mit einem Therapeuten? Ja, ja. Ja. Hast du mit deinem Therapeuten das auch schon mal besprochen? Damals schon. Also ich habe 2000, also war kurz mal nach meiner ersten Psychose 2001 auch eine Therapie in einem stationäre gemacht. Mhm. So ein Reha-Zentrum psychisch Kranker. Ja. Und die Psychologin habe ich heute noch und also die habe ich oder heute wieder, weil ich momentan mittlerweile in der Partnerschaft und Mit der könntest du dir vorstellen, das zu machen, irgendwann mal. Genau, das denke ich schon. Ja, das hört man ja immer wieder mal, dass Menschen einen sexuellen Missbrauch komplett verdrängt oder vergessen haben und durch ein Ereignis bricht das heraus und dann kommen so ganz allmählich die Erinnerungen wieder auf. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz normaler Mechanismus, vielleicht auch ein kluger Mechanismus des Gehirns ist, um sich zu schützen vor den Verletzungen und vor dem, was einem da angetan wurde, dass man es dann erstmal vergisst. Aber nun ist es irgendwie eines Tageslicht gekommen und du wirst weiter natürlich interessiert sein, in dich zu gucken und zu sehen, was da wirklich alles geschehen ist. Mhm. Ja. Jens, ich danke dir für deinen Anruf. Und wünsche dir vor allen Dingen, dass du da für dich weiterkommst und eine Klärung findest. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bedrückendes Gefühl ist, wenn man gar nicht weiß, was ist da eigentlich mit mir passiert als Kind. Mhm. Also könnte man für genauere Sachen, könnte mich dann nochmal die Psychologin zurückrufen. Weil sehr gerne. Das ist Simone heute Nacht und die ruft dich gleich nochmal an, Jens. Ja, und noch eine Sache zu deiner Sendung. Super Sache. Dankeschön, endlich. Vielen Dank. Danke dir. Und ich gucke das wirklich schon seit Anfang an immer wieder mal. Ja. Sag ich so, ne? Ja. Das ist von Katja und meiner Frau, die... Herzliche Grüße zurück an Katja. Okay, mach's gut. Jens, du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, tschüss. Tschüss. So, hier ist Joachim und der ist 47 Jahre alt. Hallo Joachim. Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Joachim, 47, das stimmt, ne? Richtig. Um was geht's bei dir, Joachim? Ich bin chronisch spielsüchtig. Mhm. Was auf mein familiäres Umfeld jetzt nicht so prickelnd. Wie lange spielst du schon? Seit um die 30 Jahre. 30 Jahre schon? Ja, ich muss sagen, das fing an damals in Südengland, als ich im Urlaub war, sprich Sprachreisen, da fing es an. Mit 17, 18, so in der Kante. Kennt sich damit aus, am Pier, die Spielhallen, alles gut und schön. Da fing es dann an. Ja, so mit 17, 18. ja, 16 war ich damals. Ja. Was genau spielst du? Ich spiele grundsätzlich im Casino am Wochenende und unter der Woche halt über Internet. Im Casino so klassisch Roulette oder in... Roulette, Blackjack. Ah ja. Richtig. Und sonst übers Internet? Sonst unter der Woche übers Internet. Ich bin verheiratet. Hast Kinder? Seit 15 Jahren. Ich habe 2 Kinder. Ja. Und da ist es natürlich unter der Woche mit Casino-Besuchen sehr schwierig. Verstehe. Meine Frau weiß von meiner Sucht nichts und das soll auch erstmal so bleiben. Wie lange bist du verheiratet? Das Problem, was ich habe... Hallo. Ja. Wie lange bist du verheiratet? Ich bin 17 Jahre verheiratet. Und deine Frau weiß davon nichts? Meine Frau weiß davon nichts. Wie geht das denn? Wie kann man das denn 17 Jahre verheimlichen? Wie geht das? Du bist am Wochenende ganz in... Ganz schwer. Das heißt, du baust da ein Lügengebäude um mich herum, oder was? Entschuldigung, ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden. Du musst doch dann ein Lügengebäude um dich herum bauen. Wollte ich gerade sagen. Ja? Ich verdiene gut. Mein Vater ist vor 3 Jahren verstorben. Ja? Was machst du vom Beruf? Ich bin Bauunternehmer. Ah ja. Ich habe die Firma meines Vaters übernommen. Ja? Mein Vater hatte mir sehr viel vererbt. Sprich, 3 Immobilien plus Bargeld und Schmuck. Schmuck ist jetzt das kleinste Teil. Die 3 Immobilien sind insgesamt Pi mal Daumen über 1 Million wert. Hast du die noch oder sind die schon verspielt? Ich habe eine Hypothek drauf, insgesamt von 250.000 Euro. Mhm. Und die 250.000 sind im Casino. Also dazu habe ich 390.000 Euro Bargeld, abzüglich der Erwerbschaftssteuer geerbt. Geerbt. Sag mir, also ich merke schon, da ist viel Kohle da, bist ein wohlhabender Mann, aber mal so über den Daumen ausgedrückt, damit ich mal so einen Eindruck habe. Lass mich mal fragen, wie viel Geld hast du in diesen 30 Jahren verloren? In den 30 Jahren kann ich nicht sagen. Ich kann es dir sagen, in den letzten 3 Jahren habe ich knapp unter 600.000 Euro verspielt. Also sprich knapp 200.000 pro Jahr im Schnitt. Und wie viel hast du gewonnen? Ja, im Endeffekt unterm Strich gar nichts. Ich habe mal gewonnen, aber das wie gewonnen, so ist der Ron, wie man ja, sagt. 600.000 Euro. Ich habe mal eine größere Summe gewonnen, aber die ist am nächsten oder am übernächsten Tag im Casino wieder geblieben. Ne? Du bist aber nicht verschuldet. Du hast die Hypotheken auf. Wenn du das Eigenkapital, sprich auch in Immobilien, siehst, bin ich nicht verschuldet. Ja. Was erzählst du deiner Frau, wenn du am Wochenende ins Casino fährst? Ja, man geht mit Freunden irgendwo kegeln. Wie gesagt, aufgrund dessen, dass wir 2 Kinder haben, 14 und 7, ist meine Frau jetzt nicht so in der Lage, regelmäßig mit unserer Clique am Wochenende irgendwo mal essen zu gehen. Macht sie auch, aber halt einmal. Joachim, ich kann mir vorstellen, dass man das mal hin und wieder so eine Ausrede gebrauchen kann. Aber kann man das 17 Jahre lang machen? Ja, irgendwie geht's immer. Ich war jetzt die 17 Jahre, ich war jetzt, es ist ja durch den Todesfall meines Vaters, bin ich jetzt wieder in die Sphären der Spielsucht zurückverfallen. Auf Ablenkung würde ich jetzt als... Achso, es gab Zeiten, wo es nicht so schlimm war? Da war überhaupt nichts. Da war überhaupt nichts? Im Internet noch irgendwo sonstige Sachen. Dann hat man mal abends irgendwo mal Karten gespielt, aber auch jetzt so, dass es nicht ums Geld ging. Ja. Das heißt, wenn dich emotional etwas sehr betrifft oder umhaut, richtig, dann ist deine Reaktion, der eine greift zum Alkohol, du gehst in... Nee, Alkohol... Nein, ich sag, der eine greift zum Alkohol und du gehst dann ins Spielcasino. Richtig. Richtig. Weil, wie gesagt, Glückshormone, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Das heißt, existenziell, aufgrund deiner guten finanziellen Situation, seid ihr in dem Sinne noch nicht gefährdet? Oder geht es schon in den Bereich rein? Das könnte bald passieren. Wie gesagt, jeder, der ein Eigentum besitzt, der muss Grunderwerbsteuer zahlen. Mhm. Und da hätte ich jetzt natürlich, das Bargeld habe ich nicht. Ich habe das, die Immobilien, die einen gewissen Wert haben, die habe ich. Ja. An Bargeld, da könntest du jetzt in den nächsten Monaten, sprich spätestens bis in einem halben Jahr, 6 Monate, könnte schon knapp werden. Verstehe. Deine Firma, ist das eine große Firma, die du hast? Ist eine relativ große Firma. Die Auftragslage ist zwar gut, nur die Zahlungsmoral ist halt nicht mehr, heutzutage nicht mehr die. Und wir haben unsere Fixkosten, sprich Angestelltengehälter und so weiter und so fort. Und wie viele Angestellte hast du? Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Wie viel Angestellte? Das ist eine schlechte Leitung, 24, du verstehst mich immer so verzögert nur. Wie viel? 24. 24, aber das, ja. ist schon nicht schlecht. Also inklusiv Büroangestellte. Ja, ja. So, Joachim, das heißt, die jetzt Situation... Pass auf, ich habe jetzt natürlich das Problem, die drei Immobilien, die ich geerbt habe, die sind renovierungsbedürftig. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt hätte ich Probleme, die Renovierung zu bezahlen, plus die Grunderwerbsteuer. Ja. Du bist in der Sackgasse. Ja. Ich bin in der Sackgasse. Wer weiß denn eigentlich von... Das sind drei Immobilien, die ich geerbt habe. Eine habe ich selber. Ja. Da steht meine Frau mit im Grundbuch. Das heißt, wenn ich auf die Immobilien, in der wir leben, eine Hypothek aufnehme, meine Frau steht, wie gesagt, im Grundbuch. Da kann ich meine Frau nicht außen vor lassen. Ja, ja. Du weißt ganz genau, wenn die Frau mit im Grundbuch, da kannst du nicht einfach irgendwo zur Bank gehen und sagen, hier... Ja, ich weiß. Wie viele Leute oder wer überhaupt weiß von deiner Spielsucht? Im Endeffekt zwei Leute. Ja. Ich bin immer noch ganz baff, dass das nie durchgesickert ist zu deiner Familie hin, zu deiner Frau hin. Oder glaubst du, dass sie schon irgendwas ahnt und das nicht ansprechen möchte? Nein, glaube ich nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht misstrauisch. Misstrauisch würde ich sagen, sie macht sich Gedanken, kann aber das eins und eins zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zusammen. Ich verstehe, sie vermutet, es braut sich irgendwas zusammen. Sie vermutet, dass irgendwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Oder wie ihr vorgegaukelt wird. Aber sie kann jetzt nicht genau sagen, worum es jetzt geht. Wie soll es jetzt weitergehen, deiner Auffassung nach? Ja, ich habe drüber nachgedacht, mich im Casino zum einen sperren zu lassen. Ist eine Möglichkeit, aber aufgrund dessen, dass ich auch unter der Woche im Internet zocke, auf Deutsch gesagt, bringt mir das herzlich wenig. Hast du auch nur die Kreditkartennummer einzugeben und im Endeffekt ist sie genau dasselbe in Grün. Ja. Und im Internet sperren lassen ist nicht möglich. Du? Ich kann nicht irgendwo mal die Internetleitung kappen lassen, nur damit ich eventuell nicht im Internet spielen kann. Verstehe. Du hast dich nie therapeutisch behandeln lassen? Habe ich nicht. Nein. Warum nicht? Stolz? Falscher Stolz? Ja, vielleicht falsch. Sag ich gleich. Und möchte ich nicht leugnen. Möchte ich nicht leugnen. Also Stolz, was noch? Warum? Ich glaube, ich war noch nie in Therapie. Feigheit? Feigheit nicht. Angst? Zeitmangel, sage ich jetzt ganz einfach. Ich wüsste jetzt nicht, ich habe mal einen Job. Vorgeschoben. Kann ich mir vorstellen, zwischen 12 und 15 Stunden am Tag, wie soll ich das machen? Ja. Ich sage gleich. Auf Kosten meines Berufes gehen. Ja gut, aber das, was du jetzt machst, geht auch auf Kosten deines Berufes, denn irgendwann bricht alles zusammen. Ja gut, ich habe immer noch die Hoffnung. Ne? Ja, du hast die Hoffnung und du hast falsch gelernt, weil du das 17 Jahre jetzt irgendwie hinbekommen hast. Aber jetzt scheint es kurz davor zu sein, zu eskalieren. Also ich will dir erstmal grundsätzlich sagen, du scheinst ja ein willensstarker Typ zu sein, wenn du so eine Firma leitest und da dein Leben organisierst. Dann erwachte, ja, dann alles in Ordnung. So, pass auf, dann erwachte ich von einem willensstarken Mann von 47 bist du, 47 Jahre alt, dass er spätestens jetzt diesbezüglich sein Leben auch sehr diszipliniert in die Hand nimmt und etwas verändert. Es ist schon ganz schlimm, finde ich, dass du deine Frau 17 Jahre belügst. In dieser Sache. Ich kenne sie schon länger. Ne? Ist also egal, ja, ist ja furchtbar. Verheiratet, ne? Gut, das allein ist schon sehr schlimm. Und deine Frau Problem, mit... Was ich ganz einfach habe, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, es ist ganz einfach so, Beruf und Privat. Beruf bin ich knallhart. Auch zu mir selbst. Nur privat, dann ist es immer ein bisschen, ist immer eine ist andere klar. Situation. Ist mir klar. Ich appelliere ja nur an diese Charakterstärke, die du hast im Beruflichen, dass du die übertragen kannst auch auf dein eigenes Leben. Da bist du ein Loser, sage ich dir. Bist du ein Loser. Krass an, aber... Ja, finde ich. Aber ich spüre auch, dass du... Unrecht hast du wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich spüre auf der anderen Seite aber auch, deswegen sage ich das auch so zu dir, dass du auch Manns genug sein könntest, wenn du wirklich willst. Dieses große... Ist alles einfach. Ja, aber so muss man anfangen. So muss man anfangen zu reden. Ja, nur ich wüsste, also ich was reden wir? Was ist die Alternative? Es so laufen zu lassen? Nein. Ja, ich sag mal, im Endeffekt bin ich ganz ehrlich, wenn ich klar drüber nachdenke, ist es schwachsinnig. Ich hoffe jetzt auf eine Glückssträhne. Ja, wie absurd. Reden hier zwei vernünftige Menschen miteinander? Nein. Nee, ich sag dir jetzt ganz offen ehrlich, wie ich zum jetzigen Zeitpunkt denke. Ja, aber so denkt ein Spieler. Darüber nachdenke. So denkt ein Spielsüchtiger. Sag ich dir. So denkt ein Spielsüchtiger und das ist völliger Schwachsinn. Genau das ist die Spirale, in der du drin hängst. Wenn du so weiter denkst, kommst du nicht raus. Dann wird's ganz schlimm. Ja gut, wenn ich eine Glückssträhne habe, dann geht's ja. Ne? Ja, aber dann geht's bis zur nächsten. Joachim, dann geht's bis zur nächsten Pechsträhne. Ja gut, nur wenn ich jetzt irgendwo eine Glückssträhne hätte, ich spreche jetzt im Konjunktiv, und ich komme auch relativ oder ungefähr nahezu auf plus minus null. Also sprich das, was ich im Casino verspielt habe oder verzockt habe, dass ich das wieder reinhole. Dann würde ich einen Schlussstrich machen. Tja. Dann würde ich einen Schlussstrich ziehen, würde mich im Casino sperren lassen und wie auch Weißt du, dass ich dir das nicht glaube? Das sagst du jetzt in deiner Not. Aber wenn es dann gut gegangen wäre, bin ich sicher, in der nächsten besten Gelegenheit hängst du wieder drin. Nein. Ich würde es definitiv nicht machen, dafür kenne ich mich gut genug. Ich würde es nicht machen, ich möchte einfach nicht dem Casino knapp 600.000 Euro, das sind insgesamt, wenn du das in D-Mark hochrechnest, über 1 Million D-Mark, möchte ich dem Casino nicht in Rachen geschoben haben. Ja, okay. Ich bin auf einem ganz anderen Trichter. Also darauf zu hoffen, finde ich fatal. Und ich glaube auch letztendlich nicht, dass sich das aus deiner... Ich glaube nicht, dass sich das aus deiner Spielsucht rausholt, nachdem du 17 Jahre drin gehangen hast. Aber danach habe ich mal eine Gegenfrage. Warum gehen die Leute jeden Samstag zum Lottoladen? Weil die Hoffnung haben, eventuell... Ja, aber das, diese Frage und die Beantwortung der Frage... Oder Lottospieler auch ein Versager, ein Loser deiner Aussage nach. Na gut, da geht es um ein paar Euro. Du bist hochverschuldet. Da kenne ich aber andere Leute. Joachim, wir müssen jetzt gar nicht mit anderen Leuten und irgendwelchen anderen Vergleichen ankommen. Weißt du, was ich das Allerbeste... Nein, ich finde, lass mich sagen, das Allerbeste, du hast mich ja angerufen, du wirst ja meine Meinung hören. Ja. In diesem Fall finde ich die Radikalkur das Richtige. Mit offenen Karten spielen der Frau gegenüber, zu einem Therapeuten gehen und dich gegen Spielsucht behandeln zu lassen. Aber dann muss ich auch damit rechnen, dass meine Frau sich eventuell von mir trennt. Allein schon aus dem Grunde, da ich sie 3 Jahre belogen habe auf Deutsch. Ja, 3 Jahre ist gut. Die ganze Ehe. Ja gut, aber 3 Jahre jetzt extrem. Jetzt extrem, ja. Aber das musst du doch ausbaden können dann. Ja, nur das will ich ja, indem ich jetzt irgendwo eine Glückssträhne habe. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich zu dir sage, okay, finde ich eine gute Idee, warte mal auf deine Glückssträhne und dann wird sich das schon fügen. Nein, ich habe dir gesagt, ich finde, du musst die radikale Tour gehen und die unangenehme Tour für dich. Ja, das nur dann ist das Geld weg. Ja, das ist weg. Dann hast du selbst zu verantworten. Ja. Verdammt nochmal, das hast du selbst zu verantworten. Kein Mitleid, das ist so. Zack, weg. Wenn du die Chance aber hast, danach geheilt zu sein, das ist ja eine Sucht, und du musst es als Krankheit ja auch anerkennen, dann ist es gut. Ich fühle mich jetzt nicht als, wenn ich jetzt klar darüber nachdenke, ich fühle mich nicht als Spielsüchtig. Mir geht es primär darum, dass ich das Geld, was ich verloren habe... Ich glaube, dann können wir gar nicht miteinander reden. Ja, dann können wir gar nicht miteinander reden. Wenn du noch nicht so weit bist, dass du das als Krankheit ansiehst, müssen wir gar nicht reden miteinander. Das ist für mich keine Krankheit, das ist für mich auch kein Finde ich schon. Suchtverhalten. Finde ich schon. Somit ist dieses Gespräch beendet, weil ich es so sehe. Und es ist wie mit einem Alkoholiker, solange du das nicht selbst einsiehst, rede ich hier vor Wände. Also du würdest mir knallhart ins Gesicht sagen, wenn wir uns gegenüberstehen würden, ich bin spielsüchtig. Ja, und du gehörst in eine Therapie, das sage ich dir. Pass mal auf, jetzt würde ich Folgendes machen. Ich habe dir jetzt meine subjektive, spontane Einschätzung gesagt. Die wolltest du auch hören. Richtig. Ich möchte aber auch noch sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin mal ein paar Worte redest, die das Gespräch mitgehört hat, die dir ganz objektiv, die will dir gar nicht einreden, mal ihre Meinung und ihre Interpretation sagt. Ja, ich bezweifle, ob deine Psychologin objektiv sein kann. du hast selbst gesagt, deine subjektive Meinung. Aber sie sieht das als auch subjektiv Argument. Ich biete es dir an, ich schwärze es dir nicht auf. Möchtest du? In Ordnung. Gut. In Ordnung. Ich bedanke mich trotzdem für dein Gespräch. Sehr gerne, Joachim. Ich finde deine Sendung sehr interessant. Ja, vielen Dank. Mach weiter so und ich hoffe, werde ich dich ja nochmal anrufen, werde von meiner Geschichte berichten. Ich hoffe, dass positiv verlaufen ist. Das wäre super. Dann wünsche ich dir einfach, dass du die Kurve kriegst, wie auch immer. Du legst auf und wirst von Simone, meiner Psychologin, angerufen. Ist in Ordnung. Alles Gute. Ich bedanke mich. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. das ist die Telefonnummer. Ich hoffe, dass wir jetzt eine bessere Leitung haben, denn bei Joachim war es gerade so, dass er mich, glaube ich, verzögert gehört hat und deshalb mussten wir immer so ein bisschen übereinander reden, was nicht so schön ist. Hier ist Peter. Peter ist 36. Hallo Peter. Hallo Domian. Hallo Peter, und was geht's bei dir? Ja, Domian, ich denke, ich bin knapp einer schwierigen Situation entkommen. Und zwar bin ich die Tage in die unglückliche Situation geraten, dass ein Arbeitskollege von mir ja auf einer gewissen Art und Weise wohl irgendwie die Orientierung in seinem Leben verloren hat. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe mich in der Mittagspause mit meinem Arbeitskollegen noch relativ normal unterhalten. Und urplötzlich meinte er, wir würden uns, also nicht nur ich, sondern auch andere Arbeitskollegen, wobei ich an diesem Tage mit dem alleine unterwegs war, wir würden uns per Telepathie mit ihm verbinden und sein ganzes Leben steuern. Ja, wir würden eingreifen in sein Leben, er würde Zahlen wiedererkennen, die wir ihm wohl am Abend vorher dann per Telepathie übermittelt haben und so weiter. Naja, und ich habe die ganze Situation irgendwo zuerst noch so aufgefasst, als wenn er jetzt irgendwie einen Scherz mit mir macht. Ja, so klingt's ja auch im ersten Moment. Er sagte es von einer Minute auf die andere quasi. Ja. Und erst als ich als ich ihn mir angesehen habe, den Gesichtsausdruck und so weiter, stellte ich dann doch irgendwie fest, dass dass da irgendwas nicht stimmte. Und dass er ernst meinte. Genau. Ich habe ihn dann gefragt. Ich sagte, hör mal, wie kann man das denn, wenn du meinst, ich hätte diese Gabe und diese Gabe stört dich, ne? Wobei ich jetzt nicht wüsste, dass ich diese Gabe besitzen würde, habe ich ihm dann gesagt. Wenn du der Meinung bist, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, das zu beenden, bin ich gerne gewillt, mit dir da eine Lösung zu suchen, weil ich merkte, dass diese Situation bedrohlich wurde. Ihr wart beide alleine oder waren andere? Da waren wir alleine. Da warst du alleine mit ihm. Genau, das ist auch schon über mehrere Tage geschehen. Wir waren da doch räumlich in einem PKW eingegrenzt mit zwei Personen. Nochmal zum ganz wirklichen endgültig klaren Verständnis. Ja. Er sagt, dass du ihm gewisse Dinge in sein Gehirn reinfunkst quasi. Ja, genau. Zahlen, irgendwas. Ja, genau. Und dass du das, hat er das vorwurfsvoll gesagt? Dass ja, dass du er bat mich damit aufzuhören. Mhm. Ja, dies zu unterlassen und unterstellte mir, ich würde das absichtlich tun. Aber nicht nur ich, auch andere Personen. Ja, absichtlich, um ihn durcheinander zu bringen. Ja, oder? Genau, um sein Leben zu beeinflussen, etc. Wie bemerkt er das denn, dass du das tust? Das kann ich so nicht widerspiegeln. Er sagte, also er nannte mir diverse Dinge, die ich jetzt so nicht nennen möchte, weil das private Daten sind, sage ich jetzt mal. Aber diese Dinge nannte er mir. Na, und sagte mir, dass die ihm bekannt wären und er wüsste nicht woher. Die du ihm quasi per Telepathie hast übermittelt, so seine Vorstellung. Genau. Ja. Waren das denn Sachen, die er gar nicht wissen konnte? Darunter eine Zahl wie, ich sag mal, der PIN meiner EC-Karte. Die wusste er? Die wusste er. Oh, jetzt wird's aber gruselig. Na, ich glaube nicht, weil ich habe da eine Erklärung für. Wie ist die Erklärung? Die Erklärung ist ganz einfach. Ich habe was getan, was man eigentlich nicht tut. Und zwar war das der Tag, ein Tag oder zwei Tage später, nachdem ich diese Karte erhalten hatte. Das war die Karte meiner Frau, die Zweitkarte. Und ich hatte die nötigen Papiere dazu noch in meinem Privat-PKW. Und dieser war ja auch, am Arbeitsort vorhanden, dieser PKW. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das irgendwie gesehen hat oder... Okay, das wäre eine Erklärung, hast recht. Ja. So, ja, auf jeden Fall war die Situation dann so, dass er mir als Lösungsmöglichkeit, dann angeboten hat, er zog ein Beil aus seinem Rucksack. Ja. Ein Beil? Ja, und die Situation, die war dann so, dass von 12:30 mittags bis 3:00 nachmittags in etwa dieses Beil immer... wie soll man das sagen? Das war immer, zuerst hat er mich damit doch massiv in die Enge getrieben, indem er es von meinem Körper gehalten hat und hat gesagt, das wäre halt die Lösung, um das Ganze halt beenden zu können. Eine Bedrohung, er wollte dich umbringen. Ja, genau. Und er hatte das auch schon mehrere Tage bei, laut seiner Äußerung. Ne? Das war aber nicht, wie gesagt, gezielt auf mich gemünzt, sondern, wie gesagt, er hat ja mehrere Personen im Kopf gehabt. So, und auf jeden Fall zog sich das Ganze dann bis circa 15 Uhr nachmittags hin von 12:30 an. Mhm. Na, Ich habe sogar einmal die Möglichkeit besessen, dass ich hätte, naja, im Prinzip fliehen können mit dem Fahrzeug. Mhm. Aber ich war so wie gelähmt. Ihr wart im Auto, ne? Ja, genau. Mhm. Er hat das Auto dann mal verlassen, aber ich war so wie gelähmt. Mhm. Ich konnte nicht. Es ging einfach nicht. Mhm. Ne? So, und zudem wusste ich nicht, was ist, wenn er mich jetzt doch irgendwie aufhält. Oder, ne? So, und wir haben dann quasi nach einer gewissen Zeit, kam es dann doch dazu, dass wir die Betriebsstätte bei uns aufgesucht haben. Mhm. Und ich dann mit naja, zahlreichen Tricks dafür sorgen konnte, dass, ich doch noch hintenrum das meinem Betriebsleiter übermitteln konnte. Ja. Ja. Was auch mit Tricks funktionierte, weil ich dachte, was ist, wenn er das mitbekommt? Der läuft dann amok. Mhm. Ja. Und dann? Was hat der Betriebsleiter gesagt? Ist ja eine völlig verrückte Geschichte. Ja, naja, er hat natürlich auch meine Angst und so weiter hat er bemerkt. Mhm. Und hat natürlich auch alle nötigen weiteren Chefs informiert und so weiter. Mhm. Ja. Wobei ich den Eindruck hatte, und das ist das, was auch noch meine momentane Situation ist, dass eigentlich jeder, was ich aber niemandem für ungut halte, weil das ist eine schwierige Situation, mhm. Ich hatte den Eindruck, wie gesagt, dass eigentlich jeder damit überfordert ist. Mhm. Na, und in der Situation bin ich auch jetzt noch. Ja. Wo ist denn der Kollege? Ist jetzt zu Hause wieder, ganz normal? Nee, der ist in einer entsprechenden Einrichtung eingewiesen worden. Ich nenne es mal so. Ach so, von wem? Das ist durch die Polizei wohl geschehen. Wer hat die Polizei benachrichtigt? Das ist jetzt folgendermaßen gewesen. Ich war natürlich abends zu Hause. Hm. Und für meine Ehegattin war die Situation total unhaltbar. Hm. Ja, das heißt, ich habe am Fenster gestanden, obwohl ich ja genau wusste, zu dem Zeitpunkt wusste ich es ja schon, die Person, die ist quasi in Sicherheit. Mhm. Na, mir sollte also somit eigentlich nichts mehr geschehen können. Mhm. Aber trotzdem, bei jeder Bewegung draußen und so weiter, ich war sofort am Fenster, habe die Situation draußen beobachtet, was ja. da so los ist. Aber nochmal die Frage, wer hat die Polizei benachrichtigt? Wie gesagt, auf Anregen meiner Frau habe ich das nachher getan. Achso, ich dachte, die Person wäre da schon in Sicherheit gewesen, also weg gewesen. Ach, du meinst, dass du in Sicherheit bist? Ja, genau. Achso, verstehe. Ja. Verstehe. So, und, Entschuldigung, da liegt jetzt wirklich ein kleiner Irrtum vor. Das war vorher mit der Polizei. Mhm. Achso. Ja. Mhm. Meine Ehefrau, die hat mich quasi dazu genötigt, weil sie mal meine Situation gesehen hat. Verstehe. Also der Mann ist mittlerweile in einer psychiatrischen Klinik. Genau. Ja. Ja. War auch genau, während du das erzählt hast, gleich mein Gedanke, dass da eine Psychose ausgebrochen ist vielleicht oder irgendwie, ich weiß es nicht, kann das ja nicht beurteilen, aber eine schwere geistige Erkrankung, ja. die durchaus auch plötzlich auftreten kann. Ja. Wieso hat dich das jetzt, vor allen Dingen, wenn du jetzt eine Erklärung auch hast, wieso beschäftigt dich das dann so sehr bis heute? Ich vergleiche das damit. Man kennt ja Fälle, wo Leute zum Beispiel in einer Bankfiliale arbeiten, die überfallen wurden. Mhm. Ja, die haben ja nachher noch enorme Probleme, das zu verarbeiten. Ah ja, verstehe. Und so geht es mir momentan auch. Also das war schon eine Art von unheimlicher Todesangst, die du da hattest in dem, ja, genau. in dem Wagen, den Nachmittag über. Genau. Mhm. Ja. Und ich wusste ja im Prinzip, ich bin ja auch Laie und wusste ja in dem Sinne auch gar nicht, Klar, im ersten Moment ist man natürlich da völlig platt ja. und weiß gar nicht. Sag mir nochmal, damit ich es richtig einordne, dieser Vorfall mit dem Beil in dem Auto, wann war das genau? Das war Anfang letzter Woche. Anfang letzter Woche. Mhm. Jetzt, hast du jetzt irgendwas nochmal gehört von dem Mann oder von den genau. Angehörigen? Ja, da wollte ich jetzt zu kommen. Mhm. Und zwar ist das dann so gewesen, ich bin dann telefonisch von ihm selber aus dieser Anstalt nochmal benachrichtigt worden. Mit den gleichen Vorwürfen allerdings wieder. Mhm. Na, mir wurde bisher immer mitgeteilt, dass das wohl eine geschlossene Abteilung ist und so weiter. Mhm. Was mich jetzt am meisten jedoch stört, ist, wie das möglich sein kann. Das wundert mich gerade auch. Mhm. Ja. So, und hast du die Polizei darüber informiert? Ja, das habe ich natürlich dann auch umgehend getan. Ne. Ja. So, und was mich natürlich an der ganzen Sache stört und wie gesagt, ist die fehlende Hilfe, die ich habe. Ne. Mhm. Also ich bin auch jetzt während diesem Gespräch, ich weiß nicht, ob man es raus wird, ich bin also sehr erregt, bin auch wieder sehr am Zittern hier. Ja, du hast das schon sehr klar und gut erzählt alles, finde ich. Ja. Aber ich kann jetzt auch deine Angst nachvollziehen. Ja. Und das Problem ist einfach, weil diese Vorwürfe jetzt erneut kamen. Ne? Und ich bin auch übrigens nicht die Einzelperson mit der Angst. Du hast Angst, der Typ ist jetzt in der Psychiatrie, ja. Okay, der kann aber anrufen von da, vielleicht ja. Kann er auch raus oder ja. Irgendwann kommt er raus. Genau. Und dann... ja, also er hat mir heute Abend klipp und klar gesagt, er sagte, dieselben Vorwürfe wieder mit dem Telepathie verbinden etc., ja, und er sagte halt, er wüsste halt immer noch nicht genau, ob ich es bin oder nicht. Ja. Na? Und das Fragezeichen wäre halt immer noch da. Und stopp wenn er mal. Was? Ja. Ja, und wenn er? Wenn er raus wäre, müsste er sich dann mit mir unterhalten. Und man müsste dann eine Klärung dafür finden. Ja, das ist gruselig. Ja. Du hast ja. Gerade gesagt, heute Abend hat er angerufen? Ja, genau. Und hast du direkt danach die Polizei benachrichtigt? Ich bin dorthin gefahren. Ja, richtig, richtig. Ja. So. Pass mal auf, das ist jetzt ein psychiatrischer Fall, ein krasser psychiatrischer Fall, von dem du erzählt hast. Ja. Und es geht eben darum, wie du damit umgehen sollst. Genau. Da muss jetzt meine Fachfrau ran. Ja. Da finde ich es gut, dass du angerufen hast, weil du ja. Offensichtlich allein gelassen wirst von den Leuten. Ja, genau. Und da muss jetzt ein Fachmensch ran. Ja, genau. Persönlich kann ich das verstehen. Das ist äußerst unheimlich. Ja. Es ist unheimlicher, als wenn du von einem, ich sag mal, normalen Verbrecher bedroht wirst. Ja. Den kann man einschätzen, der will das und das und alles ist klar. Aber dieses ist undurchschaubar. Ja, ja. Und man weiß nicht, welcher Verrücktheit er welche verrückten Dinge tut. Das ist genau die spezielle Frage. Genau, genau. So, und wie gesagt, ich halte es meinem Arbeitgeber ja ganz schön ungut. Um Gottes Willen, man hat sich also um mich bemüht. Ja, ja gut. Ich bin der Meinung, nur nicht in die Richtung, wie es nötig gewesen ja. wäre. Na, aber das kann man keinen zum Vorwurf machen. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Da sind die meisten auch überfordert in so einem genau. Fall. Peter, ja. Pass auf. Du legst bitte auf und wirst von meiner Psychologin, der Simone, angerufen. Ja. Das kann vielleicht ein paar Minuten dauern. Ich weiß nicht, ob sie gerade noch ein Gespräch hat. Aber ja. Hundertprozentig wirst du gleich angerufen. Das ist lieb. Dann hoffen wir dir zumindest von unserer Seite aus ein bisschen helfen zu können. Ja, danke. Und wünsche alles Gute. Toi, toi, toi noch für deine Sendung. Vielen Dank, Peter. Okay, danke. Tschüss. 0800 220 5050. Diese Nummer hat gewählt die Renate und die Renate ist 57. Renate, hallo. Ja, hallo, hier. Hallo, Renate. Renate. Ja. Um was geht's, Renate? Ich möchte mich über passive Sterbehilfe unterhalten. Und zwar bin ich pflegebedürftig, ja. ALS. Ja. Und seit Jahren bin ich also in allen Bereichen pflegebedürftig. Also ich kann nicht alles. Ich frage nochmal nach, du bist pflegebedürftig, weil du welche Erkrankung hast? ALS. Das bedeutet? Amyotrophische Lateralsklerose. Und das erklärst du uns mal. Das habe ich heute schon versucht, ein paar Mal zu erklären. Also das ist sehr schwierig. Also das ist eine Muskelerkrankung. Ja. Und also das fing mit Schüben an. Mhm. Zum Beispiel konnte ich nicht laufen. Also man hat mich früher immer als betrunken gehalten, obwohl ich nicht getrunken hatte, weil ich so einen schwankenden Gang hatte. Ja. Und dann bekam ich also Sehstörungen, dass ich nicht sehen konnte, Essstörungen, dass ich nicht essen konnte, also feste Nahrung zu mir nehmen konnte. Mhm. Also es waren schlimme Schübe. Wie lange leidest du schon an dieser Krankheit? Ich bin jetzt 32 Jahre an dieser Krankheit. 32 Jahre? Das ist und eine lange Zeit. Normalerweise hat man eine Überlebenschance von 4 Jahren. Ach du je. Ja. Ach du je. Liegst du immer im Bett? Ich liege seit 15 Jahren nur im Bett. Ja, das heißt, du musst dann eine rundherum Betreuung haben. Betreuung, ja. Du kannst dich nicht waschen, du kannst nicht zur Toilette in allein. In allen Dingen brauche ich Hilfe. Du lebst in der eigenen Wohnung? Das ist so ein betreutes Wohnen, da habe ich also meine Wohnung, nicht? Ja. Und die sind dann eben 24 Stunden da und wenn... Ach, verstehe. Ne? Mhm. Man muss dann eben halt telefonieren und dann kommt jemand. Diese Erkrankung, ist die verbunden auch mit schweren Schmerzen? Ja, mit argen Schmerzen. Im ganzen Körper? Im ganzen Körper. Ich war jetzt wieder in der Schmerzklinik. Ich habe ja so viele Termine in Kliniken. Mhm. Und da war ich jetzt, also ich bin jetzt so hoch dosiert worden. Und mir musste jetzt noch ein Bein abgenommen werden. Ach, das auch noch. Ja, also, was ganz schlimm war, diese Spastiken haben meine Beine Kontrakturen. Das war ganz schlimm. Das Bein ist der Oberschenkel auch amputiert? Ja. Ja. Ja. Wann ist das passiert? Wann ist das gemacht worden? Das ist jetzt passiert. Ich komme, bin jetzt gerade 3 Wochen zu Hause. Ach so, das heißt, da gerade frisch. Denke ich mir, dass das auch mit extremen Schmerzen noch verbunden ist. Oh ja, diese Phantomschmerzen. Mhm, ja. Ja, die sind sehr extrem. Renate, wie lange bist du so absolut schon ans Bett gefesselt? 15 Jahre. 15 Jahre liegst du nur im Bett? Nur im Bett, mhm. Nur auf dem Rücken. Mhm. Also keine Seitenlage, gar nichts, nur auf dem Rücken. Mhm. Ich habe so ein spezielles System, also so eine Matratze, die also per Luft kann man arbeitet, dass man eben keinen Dekubitus bekommt. Ja, also dass man nicht durch, sich dass durch, man nicht durchgelegen ist. Ja. Mhm. Funktioniert das? Wunderbar. Wunderbar. Mhm. Also ohne diesen käme ich gar nicht zurecht. Ja. Hast du Angehörige? Nein. Nein. Das heißt, ich hatte, aber durch meine Krankheit ist es alles kaputt. Also du stehst eigentlich so allein in der Welt? Ganz genau. Mhm. Es gibt auch keine Freundinnen von früher mehr? Doch, ich habe noch eine Freundin von früher. Mhm. Das ist aber die einzige. Wenn man so schwer krank ist und so viele Jahre im Bett liegen muss, ja. Wie vertreibst du dir die Zeit den ganzen Tag über? Ja, indem ich viel Fernsehe, Radio höre. Mhm. Und ja, ich habe einen Papagei, mit dem beschäftige ich mich dann auch. Ja, ja. Also per Sprache, ne? Mhm. Verstehe. Mhm. Das hast du gerade gesagt, es geht um Sterbehilfe. Ja, passive. Also nicht aktive, passive. Ja. Was genau meinst du damit? Ja, dass wenn das Ende kommt, dass da keine Verlängerung stattfindet. Ja. Also indem man... Ja, aber das kann man ja heute per Patientenverfügung alles schon sich so erwünschen. Das habe ich schon gemacht, nur hier in diesem Haus, das sind so, wie soll ich sagen, so sehr, sehr christlich Leute, die sagen, ich hätte Gott zu danken, dass er mir das auferlegt hat. Und das ist nicht mein Denken. Du hättest Gott zu danken, dass er dir... Ich habe Gott zu danken, dass er mir das auferlegt hat. Das hat einen Sinn. Ach, was für ein Quatsch. Das ist nicht meine Einstellung. Nein, das finde ich auch. Da kann ich nicht zustehen. Das finde ich auch, das kann jeder für sich vielleicht alleine denken, aber das darf man niemand anderem aufzwängen zu denken. Ja. Also, aber du hast, heißt das, dass du diese Verfügung nicht wirklich machen konntest? Du hast sie schon gemacht? Ich habe die gemacht, aber ich muss die jetzt wieder verlängern. Die müssen ja alle paar Jahre verlängert werden. Mhm. Und jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo das gemacht werden muss. Und du misst, achso, und die helfen dir nicht dabei? Wenig. Aber wie gesagt, ich setze mich da schon durch. Also so viel Elan habe ich, ne? Dass ich da mir nicht reinreden lasse. Hast du Sorge, dass die, wenn der Fall eintritt, dass die sich nicht dass sie sich nicht an deine Wünsche halten? Ja, die Sorge habe ich. Das wäre natürlich ein schwerwiegender Verstoß gegen auch geltendes Recht, wenn sie das nicht täten. Genau, aber die Sorge habe ich. Die Sorge hast du? Ja. Mhm. Es ist aber nicht so, dass du sagst, obwohl ich so sehr schwer krank bin, möchte ich nicht mehr leben und ich möchte eigentlich sterben und mir das Leben nehmen. Die Zeit hatte ich, aber die habe ich überwunden. Wie lange hattest du den Todeswunsch? Bestimmt 7 Jahre. Ja. Aber den habe ich jetzt nicht mehr. Wie hast du den, obwohl dein Zustand ja nicht besser geworden ist, sondern eigentlich noch schlechter? Ja, der ist schlechter geworden. Wie habe ich das? Das kann ich gar nicht begründen. Ich bin der Meinung, ich habe nicht das Recht, da was zu machen. Mhm. Ne? Bist du auch eine gläubige Frau? Nein. Also, was heißt eine gläubige Frau? Ich höre mir Gottesdienste an, kann ja nicht zur Kirche gehen, aber es ist nicht so, dass ich hier vor den Mahlzeiten bete oder also das mache ich also beileibe nicht, auch nicht hier zwischendurch, das mache ich also wirklich nicht. Aber dennoch hast du für dich so das Gefühl, da darf ich nicht eingreifen. Ganz genau. Ja. Ja. Also Du hast ein, wie du es gerade auch beschrieben hast, ein sehr, sehr eingeschränktes Leben, weil du nicht so viel machen kannst. Ja. Ich habe mich zum Beispiel jetzt sehr angestrengt. Ich war jetzt lange in der Leitung. Ich musste jetzt das Telefon so ungünstig. Verstehe. War also problematisch. Ne? Das sind alles, also da fängt es an, ne? Mit den Kleinigkeiten. Also den Arm und die Hand kannst du auch gar nicht mehr so sehr, richtig. Sehr schlecht. Ne? Ja. Weil das alles das ist alles, zum Beispiel die Hand ist geschlossen, gell? Also da kommt man nicht dazwischen. Ja. Und dann den Hörer halten, das ist dann schon problematisch. Wenn du so sagen solltest, was trotz aller Beschwerlichkeiten und trotz des schweren Schicksals dir Freude noch macht am Leben, könntest du mir das so klar beantworten? Das klingt komisch. Aber das ist mein Vogel. Ja, nee, klingt überhaupt nicht komisch. Ich dachte das nämlich auch gerade, während ich die Frage formulierte. Wahrscheinlich wird sie jetzt sagen, der Papagei. Ja. Ja, das verstehe ich aber sehr gut. Ja, das ist Ein und Alles. Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Frage Patientenverfügung und passive Sterbehilfe. Hast du denn so das Gefühl im Moment, dass es dir immer schlechter geht? Ja. Das Gefühl habe ich. Also ich finde natürlich... Also, dass die Zeit naht, ne? Ja. Ich finde natürlich, das muss man ja eigentlich, müsste man das ja gar nicht unterstreichen, dass man den letzten, oder den Willen, in dem Sinne ist das ja ein letzter Wille eines Menschen, absolut respektieren muss. Mhm. Du sagst, du hast noch eine Bekannte. Ja. Ich überlege gerade... Du müsstest irgendwie einen Draht nach draußen haben, dass diese Patientenverfügung hinterlegt ist, irgendwo draußen. Mhm. Und dass von außen jemand deines Vertrauens oder sei es vielleicht sogar ein Notar, im Falle dessen, wenn es denn eintritt, dafür sorgt, dass das auch dann genauso passiert. Mhm. Würdest du denn, wenn sich der Zustand sehr stark verschlechtert, in diesem Heim oder wie man das nennen mag, wo du bist, bleiben oder würde man dich verlegen in ein Krankenhaus, in ein Hospiz oder? Ich vermute, dass man mich verlegen wird. Aber das ist meine Vermutung, wissen tue ich es nicht. Aber wie gesagt, das ist meine Vermutung. Aber das wäre doch in dem Sinne schon mal ganz gut, dass du dann aus dem Haus raus bist, wo du kein Vertrauen rein hast. Also in gewisser Weise habe ich da schon Vertrauen, nur in dieser Richtung nicht, ja? Okay. Du könntest ja sogar festlegen, wenn dein Zustand sich sehr verschlimmern sollte, wo du gerne hin möchtest, das kannst du auch als letzten Willen festlegen. Das stimmt. Dass du in ein Hospiz, eine Palliativstation oder was auch immer. Und sicherlich könntest du auch mal erbeten, dass ein Vertreter eines Hospiz oder einer Palliativstation mal zu dir kommt und dass du ein Gespräch dort führst. Ach so, das ist eine Möglichkeit. Das machen die Leute, ja, das machen die. Dann hast du einen persönlichen Kontakt und hast eine größere Sicherheit, dass wenn der Zeitpunkt kommt, dass du dann in gute Hände auch kommst. Und ah ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, das geht. Mhm. Ah ja. Da würde ich dich gerne auch noch ein bisschen eingehender beraten lassen, aber ich glaube, das ist jetzt mit dem Telefonieren für dich schlecht, ne? Wenn ich nicht allzu lange warten muss. Nee, dann müsstest du jetzt nochmal auflegen und wir würden dann nochmal anrufen. Das wäre nett. Wir können das auch morgen machen, wenn du sagst, morgen Abend wäre dir lieber. Ja, dann lieber morgen. Weil du heute ein bisschen erschöpft wirst. Ja. Verstehe ich. Um ehrlich zu sein. Völlig klar, verstehe ich. Dann würde ich sagen, dass wir dich morgen so zwischen 0 Uhr und 1 Uhr anrufen. Wäre das okay? Okay, ist okay. Dann können wir uns auch noch ein bisschen genauer schlau machen und dir vielleicht auch noch ein paar Anlaufadressen geben. Telefonieren kannst du ja. Ja. Das ist ja wunderbar. Das heißt, du kannst das eigentlich schon organisieren dann vom Krankenbett aus. Mhm. Ja? Ich muss das dann nur irgendwie auf dem Band sprechen, dass ich das dann machen kann. Wie meinst du? Weil ich kann nicht schreiben. Ach so, ja, klar. Spreche ich auf Band und... Genau, so kann man das ja machen. Man hat so kleine Hilfen, gell? Ja, da wird es sicher, da wirst du nicht die Einzige sein, wo das nicht mit dem Schreiben so funktioniert. Genau. Ja. Also nicht vom Geiste her, ne? Nein, also, das habe ich schon gemerkt. Das habe ich schon gemerkt, dass du da sehr fit und rege bist. Ja, finde überhaupt, dass du mit deinem, wie ich schon sehe, sehr schweren Schicksal eine sehr, sehr tapfere Frau bist. Ja, ich weiß nicht. Finde ich schon. Doch, lass es einfach mal so stehen, das Kompliment. Ja, danke. Das finde ich schon. Also, ich glaube, dass wir da alle Respekt vor haben, die wir jetzt zugehört haben. Ja, danke. Und umso mehr kann ich dich auch verstehen, dass du dann diesen Wunsch hast, wenn es soweit ist, dass du dann auch gehen kannst und dass du nicht künstlich noch dann hier behalten wirst von Menschen, die mit dir nichts zu tun haben. Danke. So. Aber ich habe noch was zu sagen. Der Herr, der vorhin angerufen hatte wegen dieser Spielsucht, der ist in meinen Augen spielsüchtig. Dem ist nicht zu helfen. Ich sage das nicht gerne, aber in meinen Augen ist es so. Siehst du es auch so? Ja, ich habe es ja auch so gesehen. Ja. Dem ist leider nicht zu helfen. Vielleicht... Aber mit seinen Reden hier von wegen dem Gipsspäne, das ist so ein Tünnel. Ja. Ja, so, Renate, jetzt erlösen wir dich. Jetzt kannst du den Hörer unternehmen und dich ein bisschen erholen. Genau. Und wir melden uns morgen Abend. Okay, danke. Bye. Alles Liebe, tschüss. Bye. So, Christa begrüße ich jetzt. Und Christa ist 63. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Jan, schön, dass ich dich mal erreiche. Schön, dass du da bist. Folgendes, ich bin seit 40 Jahren verheiratet. Ja. 20 Jahre davon mit einem nassen Alkoholiker. Oh je. Jetzt ist er zwar trocken, aber meiner Meinung nach hat er eine Suchtverlagerung. Er ist computersüchtig. Was ist er? Sucht nach computersüchtig, PC-süchtig. Computersüchtig. Mhm. Der sitzt also von morgens bis abends vorm PC. Man kriegt ihn fast nicht weg. Er hat keine Lust zu irgendwelchen Aktionen. Was macht er am PC? Ach, chatten mit Frauen. Ach, das auch noch? Auch sich virtuell verlieben. Und das geht ja seit 3 Jahren so intensiv. Und bei mir ist jetzt so, dass ich habe die 20 Jahre Alkoholismus mitgemacht mit den Kindern und habe den Kindern alles versteckt und dass sie das nicht alles mitkriegen und so. Mhm. Aber man kann den Kindern nichts vormachen. Mhm. Die kriegen es mit. Wie viele Kinder habt ihr denn? Zwei. Die sind schon erwachsen, die sind außer Haus und... Aber die haben die harte Zeit dann mitgekriegt, ne? Die haben auch irgendwo einen leichten Knacks weggekriegt. Mhm. Das ist klar, weil ich habe mich aber immer auf die Seite der Kinder gestellt, weil ich gemerkt habe, ihm ist nicht zu helfen. Mhm. Wenn er sich nicht selbst hilft oder helfen lässt, ich kann ihm nicht helfen. Wie lange ist er denn jetzt, was den Alkohol anbelangt, aus der Sucht raus? 20 Jahre. 20 Jahre. So. Mhm. Und ich habe das Gefühl einfach, er ist ein Suchtmensch, der sich überall irgendwo sein... Mhm. Er hat auch kein Selbstwertgefühl, meiner Meinung nach. Deshalb macht er immer so Sachen. Er schreibt jetzt zwar Gedichte und solche Sachen und er will auch seine Biografie schreiben über seinen Alkoholismus, finde ich ja gut. Habe ich ihm auch unterstützt ein bisschen, weil er hat ja auch sehr viel vergessen von der Zeit, wo er einfach zu besoffen war, um sich daran zu erinnern. Aber es ist, ich kann momentan nicht mehr. Ich glaube, ich bin jetzt nach der Zeit, jetzt mit 63, bin ich so weit, dass ich mich trennen will. Ja. Es ist natürlich auch eine Finanzfrage, wenn man sagt, ja, mit 63, ich habe wenig Rente, ich habe eine Erwerbsunfähigkeitsrente, ich bin mit einem Rückenprobleme und Krebs, bin ich also vor 10 Jahren habe ich Krebs gehabt. Aber mir geht es jetzt gut und da bin ich auch dankbar. Ich bin dankbar dem Leben gegenüber. Aber du kämst, wenn es auch knapp, kämst du über die Runden? Ja, es wird sehr knapp. Ich bin schon ausgezogen gewesen. Also ach, du bist schon raus? Nein, ich war bei einer Freundin und habe mir schon über das Sozialamt eine Wohnung organisiert. Schon. Ah ja. Und dann hat er mich bei meiner Freundin angerufen und hat gesagt, er kann nicht ohne mich leben und dann haben wir gedacht, dann habe ich gesagt, ja, aber nicht zu deinen Bedingungen. Und die Bedingungen diktiert er ja seit 40 Jahren. Ja, aber man ist ja immer so und sagt, Mensch, irgendwann muss er es doch kapieren, weil er ist ja letztes Jahr auch an Krebs, an Prostatakrebs erkrankt gewesen. habe ich mir gedacht, Mensch, er muss doch kapieren, dass irgendwas sich im Leben verändert. Aber weißt du, wenn jemand 40 Jahre so gelebt hat, wie du es gerade beschrieben hast und jetzt schon wieder in so einer Sucht drin ist, dann kapiert das auch nicht. Hm. Oder vielleicht kapiert das, aber dann... Ich höre dich sehr schlecht. Du hörst mich schlecht? Ja. Ach, das ist aber dumm. Ich sagte gerade, wenn jemand, ich rede mal ein bisschen lauter, wenn jemand 40 Jahre so wenn jemand 40 Jahre so gelebt hat und jetzt wieder in einer solchen Sucht drinsteckt, dann kapiert das auch nicht. Ja. Und das, wenn es irgendwann kapieren sollte, dann ist es auch nicht mehr deine Angelegenheit. Wenn du jetzt sagst mit 63, jetzt ist es maßvoll, nach all dem, was ich erlebt habe, dann finde ich das eine sehr, sehr kluge und richtige Entscheidung. Ich habe das eben auch mit dem Spielsüchtigen, er hat ja auch gespielt. Ja, ja. Und sind ja damals 100.000 Mark Schulden zustande gekommen. Das auch noch. Ja. Das auch noch. Und das habe ich mit meinem Erbe abgedeckt. Und aber jetzt, mit deinem Geld hast du es abgedeckt? Ja, ja. Was du jetzt gut gebrauchen könntest. Ja, ja. Man ist einfach co-abhängig. Ja. Und man glaubt immer zu viel an das gute Menschen. Mhm. Er ist ein guter Kerl. Aber einfach, man kann gegen Süchte nichts machen. Nein, nein. Und da muss derjenige selbst was machen. Christa, jetzt hast du mich, du hast jetzt eine Entscheidung getroffen und mich dennoch angerufen. Warum? Mhm. Ich bin trotzdem irgendwo ein bisschen im Zweifel. Soll ich gehen, soll ich nicht gehen? Aber ich gehe ja auch in eine Selbsthilfegruppe und mein Mann auch. Mhm. Aber irgendwo hängt diese 40 Jahre, es waren auch schöne Zeiten dabei. Mhm. Und da denkt man immer, wenn doch die Zeit ohne diese Sucht wäre, wäre ja ganz schön. Aber das ist absurd zu denken. Ja, völlig. Ja, das ist absurd. Aber man, irgendwo ist bei mir irgendwo so ein bisschen ein Zweifel da. Soll ich nicht? Soll ich dir mal eine ganz klare Antwort geben? Mhm. Die ganz klare Antwort von meiner Seite nach dem, was du gesagt hast, heißt... Mhm. Du sollst. Mhm. Uneingeschränkt, du sollst. Mhm. Ich verstehe deine Bedenken. Das ist auch allzu menschlich. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, du bist schon ziemlich weit fortgeschritten, wenn du dir schon eine Wohnung organisiert hast, dass man dann noch ein bisschen hin und her gerissen ist. Vor allem, was ist das auch? Eine große Leistung, wenn du mit 63 diesen Schritt unternimmst. Eine ganz große Leistung ist das. Einfach ist es nicht. Nein, aber ich garantiere dir, Christa, wenn du die erstmal so ein bisschen Fuß gefasst hast, in ein, zwei Jahren, wirst du sagen, das war das Beste, was ich machen konnte. Ich habe Gott sei Dank sehr viele Freunde, mit denen ich auch reden kann und auch über mein Problem und so. Und sagen viele, du bist ja verrückt, dass du das so lange ausgehalten hast. Ja. Er hat ja lange genug auf der Nase rumgetanzt. Nein, es ist okay, es ist eine Krankheit. Alkoholismus ist eine Krankheit. Genauso wie Spielsucht eine Krankheit ist oder Beziehungssucht. Okay, aber deswegen musst du nicht auch noch mit reingerissen werden. Ja. Und das ist das, was mich eben auch gesundheitlich jetzt ziemlich angegriffen hat. Seit den 3 Jahren, also vor 2 Jahren ist es ganz schlimm eskaliert, habe ich nichts mehr essen können. Hab fast Bulimie gekriegt, also wenn ich was gegessen habe, habe ich brechen müssen. Ich habe jetzt habe ich es eigentlich eingependelt. Ich habe also 20 Kilo abgenommen. Hm. Und ich merke einfach, aber das tut mir nicht gut. Ich muss was da ändern. Ich würde sagen, das sind ja nun ganz klare Warnsignale des Körpers, dass da was geschehen ist. Setzt er dich denn in irgendeiner Weise jetzt unter Druck? Nach dem Motto, wenn du gehst, dann passiert nein. Er macht dir nur ein schlechtes Gewissen, oder? Ja, das ist immer, er kommt immer wieder und versucht einzulenken oder lieb zu sein. Ich schlafe ja schon seit 3 Jahren jetzt nicht mehr neben ihm. Ich habe mein Zimmer und da lebe ich quasi. Aber wir leben in einer Wohnung. Wann ist denn die Sozialwohnung frei? Ja, die muss ich jetzt wieder aktivieren, weil ich habe ja stillgelegt vor einem Jahr. Und jetzt muss ich die neu aktivieren. Ich habe da diese 12 Euro bezahlt. Und damit ich Anspruch habe, das ist so ein Berechtigungsschein, nennt man das. Genau. Und das müsste ich jetzt wieder aktivieren. Aktiviere es. Ja. Aktiviere es. Ich sag's dir wirklich aus voller Überzeugung. Sogar meine Kinder sagen, ich soll es machen. Aber ich wollte gerade, das wollte ich gerade noch fragen, was die Kinder sagen. Die Kinder haben ja nur den allerbesten Einblick in euer Leben. Ja. Mach es. Er ist nämlich auch suizidgefährdet. Also er hat x-mal probiert, sich auch umzubringen und dann auch gedroht. Und das haben die Kinder auch miterlebt. Also Christa, raus, raus, raus. Es ist deine Lebenszeit. Jedes Jahr, was vergeht, das ist vergangen, das kommt nicht wieder zurück. Mhm. Nimm es dir, nimm dir deine Zeit und genieße endlich eine Freiheit. Jetzt muss ich leider Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ja, ja, danke. Wünsche alles Glück der Welt für dich. Ja, tschüss, ciao. In der Technik, Mandy Pietschmann und Malte Emels. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio Asylf und wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.